an die Redaktion der Zeitung Burgstübel. Bitte noch Bier auf die Bühne, die Bube verdurstet. Mir bitte schon ein Glas Sprudel. Sprudel ist noch genug, du Franz. Ja, Franz. Ja, ich muss ja heute Abend meine erzieherischen Funktionen wahrnehmen. In der Person von Franz Josef Müller sehen wir, dass nicht alle Rockmusiker dekadent, drogensüchtig und faul sind. Er ist ein gestandener Mann. Trinkt nur Sprudel, isst nur Haferflocken. Sonderapplaus für Franz Müller. Rittenhofen. Das nächste Stück ist ein Lied über Kinder. Und wir veranstalten das Ganze hier für Kinder, für behinderte Kinder halt. Und aus diesem Grunde spielen wir das Stück umso lieber. Kindheitsträume.